SWR 2 Radio Art Dokumente 1945, davor und danach. Heute der Spanische Bürgerkrieg, der im Frühjahr 1936 begann und 1939 mit dem Sieg der Truppen General Francos zu Ende ging. Für das Dritte Reich, für Adolf Hitler, war dieser Krieg eine wichtige Erfahrung, die ihn in seinen aggressiven Kriegsplänen bestärkte. In einem Feature aus dem Jahr 1976 haben Paul Assal und Klaus Figge Dokumente und Aussagen von Zeitzeugen zusammengestellt mit dem Titel »Halt stand, rotes Madrid«, ein Lied aus dem Repertoire der Internationalen Brigaden. Halt stand, rotes Madrid! Dokumente zum Spanischen Bürgerkrieg, zusammengestellt von Paul Assal und Klaus Figge. Halt stand, rotes Madrid! Schicken dir die Faschisten auch ihre Söldner ins Land. Jenseits der Grenzen steht Bomben gegen den Feind. Hoch über der spanischen Erde mit den Fliegern Italien vereint. Wir sind deutsche Legionäre, die Bombenflieger der Legion. Als Stand, rotes Madrid, als Stand, schwarzes Madrid, das Weltall brüllt die Welt. Die Franco-Truppen standen vor Madrid. Es heulten plötzlich die Sirenen. Wir haben dann selbst gesehen, wie das Volk von Madrid mit Pickel und Schaufel, mit Handkarren und Sandsäcken und mit den Waffen, die sie besaßen, in diese bedrohten Vororte Stadt gezogen sind. Es war der Wille einer Stadt, einfach nicht vor dem Gegner zu kapitulieren. Die internationalen Brigaden kamen erst später, die erste Abteilung, meistens deutscher Kommunisten. Wir kamen so um den 3., 4. November in Madrid an. Dieser Einsatz war die sogenannte Rettung Madrids, als wir links und rechts der sogenannten Franzosenbrücke lagen. Diese Stelle war jener Ort, wo nachher die Spanier in Liedern besungen haben, dass die Franzosenbrücke hier gehalten worden ist. Ich persönlich gehöre zu diesen, die damals an der Franzosenbrücke lagen. Madrid, November 1936. Die Truppen des aufständischen Generals Franco, zumeist aus Spanisch-Marokko herübergebrachte Maurenregimenter und Fremdenlegionäre, versuchen, in die republiktreue Hauptstadt einzudringen. Sie wird verteidigt von schnell ausgehobenen Bürgermilizen und erstmals hinzukommenden Freiwilligen aus dem Ausland, internationalen Brigaden. Das Wunder von Madrid geschieht. Erstmals im nun bereits 4 Monate währenden Spanischen Bürgerkrieg wird der Vormarsch der Faschisten gestoppt. Madrid hält Stand. Francos Vormarsch, Francos Militärputsch vom Juli 1936, ist der Versuch, die erst 5 Jahre alte bürgerliche Republik zu liquidieren. Von einer aus freien Wahlen hervorgegangenen demokratischen Regierung verwaltet, wird Spanien vom Chaos regiert. Republikaner, Liberale, Sozialisten wollen die bürgerliche Demokratie erhalten. Kommunisten, Trotzkisten, Anarchisten wollen die Revolutionierung des politischen Zustands vorantreiben. Monarchisten, Karlisten, Faschisten wollen den Fortschritt wieder zurückdrehen, sind reaktionär. Politische Morde sind an der Tagesordnung. Doch das Morden fängt erst richtig an, als Franco und seine Putschgenossen im Juli 1936 losschlagen. Als der Bürgerkrieg ausbrach, in der Nacht vom 18. zum 19. Juli, war ich in Barcelona. Ich ging dann in die Gewerkschaftslokale, die ja alle Büros waren für Kampfzwecke. Ich bin dann in der Nacht auf den Straßen von Barcelona gewesen, stand in einer Haustür und habe gesehen, wie die gekämpft hatten. Von einem Haus zum anderen gesprungen, mit Revolver gegen Tanks. und der Kampf wurde in 3 Tagen gewonnen. Augustin Cauchy ist ein deutscher Anarchosyndikalist. 3 Tage nach Francos Putsch kam Clara Thalmann nach Barcelona. Hier siegte die Republik und ging zur Revolution über. Was so überwältigend war, das war die Straße. Da waren keine Señoritos mehr. Jeder hat mit jedem gesprochen, Compañero. Die Frauen waren in den Cafés, was früher einfach undenkbar war, und waren auch bewaffnet. Der Generalstreik war fertig, die Eisenbahn war sofort sozialisiert, die Straßenbahn kam an, die erste Straßenbahn war rot-schwarz angestrichen, CNT, Fei, sozialisierte Betrieb, Gerechtigkeit und so weiter. Und alles jubelte. Die Kirchen brannten zum Teil und nur die Kathedrale wurde also beschützt. Die sollte man nicht anrühren, da waren schon die Milizianos drumherum und haben bewacht. Der Hass gegen die Kirche war ja außerordentlich. Eine Beschreibung der gleichen Ereignisse von der anderen, der faschistischen Seite, fanden wir als historischen Originalton aus dem Jahre 1936 im Deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt. Ein Herr namens Hellermann war damals Leiter des Hilfsausschusses für Spaniendeutsche in der Auslandsorganisation der NSDAP. Ich befand mich bei Ausbruch der Revolution in der Stadt Barcelona, denn dass eine Revolution kam, fühlte jeder denkende Mensch. Denn am Abend vorher, am Samstag, den 18. Juli, waren bereits alle strategischen Punkte der Stadt durch Militär, das heißt vornehmlich Polizei und freiwillige Milizen besetzt, sodass jeder vernünftige Mensch es vorzog, von seinem Wochenende in dieser Woche Abstand zu nehmen und in der Stadt verblieb, um im Notfalle für seine Volksgenossen und für sich selbst einspringen zu können. Es ist in diesem Zusammenhang unbedingt festzuhalten, dass die Verfolgungen, insbesondere der Deutschen, darauf zurückzuführen ist, dass unsere lieben Landsleute, wie die deutschen Kommunisten und die Emigranten, die an Zahl 2.000 bis 3.000 jüdische Emigranten in Barcelona betragen, die Exzesse gegen deutsche Einrichtungen und gegen die Deutschen angeführt haben. In der Tat sind damals Auslandsdeutsche in Barcelona umgekommen. Die Auslandsorganisation der NSDAP aber spielte eine ganz besondere Rolle. Mit ihrer Hilfe gelangte eine Franco-Delegation zu Hitler, der am Abend des 15. Juli, nach einer Siegfried-Aufführung in Bayreuth, spontan entschied, 20 unbewaffnete Ju-52 Transportflugzeuge nach Sevilla zu schicken. Dies war Francos Problem. Nur in Nord- und Südspanien hatte seine Revolte Erfolg gehabt. Er selbst aber saß mit seinen besten Truppen, der Afrika-Armee aus Marokkanern und fremden Legionären, in Spanisch-Marokko fest. Es gab keine Transportmaschinen und die Straße von Gibraltar wurde von der republiktreuen spanischen Marine kontrolliert. In 868 Flügen haben die deutschen Jus 13.962 Franco-Soldaten aufs spanische Festland geflogen. Ohne diese deutsche Hilfe hätte es keinen Sieg Francos gegeben. Warum hat Hitler in Spanien interveniert? Er selbst hat das später, 1939, in einer Reichstagsrede so dargestellt. Die Sorge um die europäische Kultur und um die wirkliche Zivilisation war es, die deutsche Partei ergreifen ließ in diesem Kampf des nationalen Spaniens gegen seine bolschewistischen Zerstörer. Es ist ein trauriges Zeichen für die Mentalität in verschiedenen Ländern, dass man sich dort ein Handeln aus so uneigennützigen Beweggründen überhaupt nicht vorstellen kann. Richtig daran ist lediglich, dass der Republik von der Sowjetunion geholfen wurde. Hitlers Motive, Franco zu unterstützen, waren keineswegs uneigennützig. Dies waren seine Interessen. Erstens, Hitler wollte verhindern, dass ein kommunistisch regiertes Spanien zusammen mit Frankreich im Rücken Deutschlands einen so starken Westblock bildet, dass er für seine Eroberungspläne im Osten gefährlich werden konnte. Zweitens, er wollte Spanien wirtschaftlich in das Deutsche Reich binden, um so dessen Rohstoffe für Deutschlands Rüstungsindustrie nutzbar machen zu können. Klaus Ameyer, Spanien-Experte im Militärgeschichtlichen Forschungsamt der Bundeswehr in Freiburg. Die französischen und die britischen Interessen während des Spanischen Bürgerkriegs definiert er so. Die französische Regierung unterstützte die Spanische Republik, dies aber nicht nur etwa aufgrund ideologischer Affinitäten. Ihr musste ja ein deutsch-spanisches Bündnis nach einem Sieg General Francos wie eine habsburgische Umklammerung erscheinen. Die englische Regierung war weder an einem kommunistischen noch an einem faschistisch orientierten Spanien interessiert. Das britische Interesse galt vielmehr einem schwachen, möglichst liberalen Spanien, das vor allem der britischen Präsenz im westlichen Mittelmeer nicht gefährlich werden konnte. Dabei konnte sich England auf die Hoffnung stützen, dass jeder Sieger in Spanien zum Wiederaufbau des heruntergewirtschafteten Landes ausländischen Kapitals bedurfte, da es zu dieser Zeit in Europa außer England niemand geben konnte. Mussolini schließlich, der für Franco intervenierte und Truppen schickte, spekulierte unter anderem auf eine spätere Annexion der Balearen, Mallorcas also und der anderen Inseln dieser Gruppe. Währenddessen gründete man diplomatisch einen internationalen Nicht-Einmischungsausschuss. Der Nicht-Einmischungsausschuss, der auf französisches Betreiben und dann mit britischer Unterstützung zustande kam, sollte eben verhindern, dass sich der Spanische Bürgerkrieg zu einem kontinentaleuropäischen Krieg und Weltkrieg ausweiten sollte. Man wollte die kämpfenden Parteien eben auf ihre Ressourcen beschränken. Er war natürlich auch dafür gedacht, die ausländische Hilfe an beide Parteien einzuschränken, zu kontrollieren. Deshalb wurden auch entsprechende Kontrollpläne entwickelt. Genutzt hat das wenig. Die interessierten Mächte saßen selbst mit im Ausschuss und blockierten sich gegenseitig. Der Nachschub für beide Bürgerkriegsseiten begann zu rollen und aus den ersten deutschen Beratern und Helfern Francos wurde bis November 1936 die Legion Condor. Offiziell bestand sie nur aus Freiwilligen. Der Kommandeur verabschiedete uns, ohne uns zu sagen, wo es hinging. Wir rollten ab und plötzlich sahen wir das Schild Stettin. Wir kamen in den Hafen, geschäftiges Treiben im Hafen. Riesengroße Kisten sahen wir. Wir fragten die Stauer, was eigentlich los ist, wo es hinging. Die zuckten mit den Achseln, wissen sie nicht. Wir glaubten damals sogar an Polen. Wir wurden untergebracht auf einem Frachtschiff, das die Fulda hieß. Mittags stach die Fulda in See. In späten Abendstunden wieder eine Offizierbesprechung. Oberleutnant Mund kam von der Besprechung zurück und teilte uns mit, dass es nach Spanien ginge. Wir bekämen unser Gehalt weiter und 200 Mark pro Mann, was eine lebhafte Freude auslöste. In derselben Nacht noch wurden wir eingekleidet in Zivil. Jeder bekam eine Hose, einen Rock, also ein Jackett, eine Schlägermütze, einen Mantel und einen Schlips. Diesen Schlips habe ich heute noch. Wir mussten öfters unter Deck gehen, weil es aufgefallen wäre, wenn ein Frachtschiff viele Menschen an Bord hätte. Wir waren 60-70% seekrank und waren froh, als wir endlich in Spanien ankamen. Und zwar in Cádiz. Das war im November 36. Das war unsere freiwillige Fahrt nach Spanien. Oberfeldwebel Helmut Franke war damals 31 Jahre alt. Aber natürlich, es gab auch Freiwillige in der Legion. Sie bestand vor allem aus Luftwaffenverbänden einschließlich FLAG, hatte aber auch eine Panzerabteilung und Panzerabwehrgeschütze. Die Legion Condor bestand gewöhnlich aus 5000 Mann, deren Aufenthalt in Spanien in der Regel 9 Monate dauerte. Durch häufige Ablösung hatte sie nacheinander rund 20.000 Angehörige. Die italienischen Heeres- und Luftwaffenverbände auf der faschistischen Seite waren gleichzeitig manchmal weit über 50.000 Mann stark. Auf der republikanischen Seite kämpften als echte Freiwillige aus vieler Herren Länder die Interbrigadisten, zum Beispiel 10.000 Franzosen, 5.000 Deutsche, 3.350 Italiener. Es gab 5 internationale Brigaden. Ihre Höchststärke betrug 18.000 Mann. Ihre Verluste lagen bei 50%. Insgesamt hatten sie nacheinander 40.000 Mitglieder, die meisten Kommunisten. Der Funktionär Willi Hoehn kämpfte beim Bataillon Edgar André. Der Schriftsteller Alfred Kantorowicz beim Bataillon Tschapajew. Für uns war dieser Krieg in Spanien zugleich die Möglichkeit, unsere eigene faschistische Regierung zu bekämpfen, da wir auch wussten, dass dieser Putsch nur gemacht werden konnte mit der Unterstützung der Hitler-Regierung und dass auf der anderen Seite deutsche Soldaten, Offiziere hinkommandiert waren, die Francos Armee organisierten und vor allen Dingen mit Waffen, Bomben, Geschwadern und so weiter tatkräftig unterstützten. Wer also so engagiert gegen den Narzissmus war, wie viele von uns es damals doch waren, der sollte denn auch, falls er die Möglichkeit dazu hatte, im Alter nach und noch halbwegs der körperlichen Gesundheit nach, sollte dann auch nicht zu gut sein, einmal die Schreibmaschine mit dem Maschinengewehr zu vertauschen. Das hatten wir ja in Berlin in der Zeit der Straßenschlachten und in der letzten Zeit ja auch getan, ständig in Versailles-Schlachten. Und mir erschien es eigentlich als das Selbstverständlichste von der Welt. Ich habe nicht einen Moment Bedenken gehabt, nicht einen Moment geschwankt. Es war das schlechthin Selbstverständliche, und wenn es heute wieder so wäre, würde ich heute noch mal gehen, tausendmal gehen, und da können mich sämtliche Leute in der Bundesrepublik Rot-Spanien-Kämpfer nennen. Ich bin stolz darauf. Korps Internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Korps Internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Auf der Seite der Republik kämpften, für sie schrieben viele Schriftsteller. Hier bekannte Namen derer, die in Spanien waren: André Malraux, Georges Bernanos, Ilja Ehrenburg, George Orwell, Arthur Köstler, Gustav Regler und Ernest Hemingway. In dieser Zeit, als ich dort in Madrid war, war ich dann oft mit Hemingway zusammen und genoss es also sehr. Deshalb, weil in seinem Hotel noch warmes Wasser floss. Und es war also eines der ganz wenigen Hotels, in dem man noch ein warmes Bad nehmen konnte. Und wenn man also zu Hemingway kam, er arbeitete dann in seinem Zimmer, da stand dann draußen schon ein großes Pappschild vor der Tür und da stand drauf: Go straight through to the bathroom. Und eines Tages, als wir wieder hinkamen, da stand das Schild nicht dran. Wir wussten aber, dass Hemingway zu Hause ist und klopften an, und er kam hin und lag wieder auf dem Bett und grinste uns faunisch an und sagte: There is no bathroom anymore. Denn Madrid war ja unter ständigem Feuer, Artilleriefeuer auch, und da war einfach das Bad weggeschossen worden. Erwähnt werden muss an dieser Stelle, dass bei vielen dieser Literaten die Methoden stalinistischer Kaderpraxis, die sie in Spanien erlebten, einen Abfall vom Kommunismus bewirkten. Bei Orwell, Köstler, Regler, um nur ein paar zu nennen. Von der faschistischen Seite hingegen ist, was die Literatur anbelangt, vor allem zu sagen, dass man den Dichter Federico García Lorca in Granada erschoss. Die Republik füsilierte den Theoretiker und Chef der faschistischen Falange-Partei José Antonio Primo de Rivera. Ihren größten Sieg auf dem Schlachtfeld errang die Republik bei Guadalajara im März 1937. Geschlagen wurde insbesondere das stolze Expeditionsheer Mussolinis. Guadalajara ist oft beschrieben worden von Sympathisanten der Republik. Hans Asmus war damals Leutnant in der Legion Condor. Ich erinnere mich an einzelne Bilder auf der Straße, auf der Hauptstraße, die in den Raum Madrid führte, nach Guadalajara führte, wo dann zum ersten Mal die sehr gut und genau schießende rote Artillerie, die unaufgelockert fahrenden großen Kraftwagenkolonnen der Milizdivisionen unter Feuer nahm, wo es sehr bald zu panikartigen Erscheinungen kam. Ich erinnere mich noch an ein Bild, wo ein italienischer General, ich glaube, sie nannten ihn Barba Electrica, der elektrische Bart, versuchte, an einer Straßenkreuzung etwas Ordnung in seine zurücklaufenden Haufen zu bringen. Es gab große Zahlen von Selbstverstümmelungen. Es war eben nicht so, wie man sich den Spaziergang in Spanien vorgestellt hatte. Und der Kampfwille dieser Division war in wenigen Tagen durch die hohe Kampfmoral der Roten, es waren vor allen Dingen die internationalen Brigaden dort eingesetzt, die stark motiviert waren, gebrochen. Arriba España! Kampflied der italienisch-faschistischen Divisionen in Spanien. Heute, mit anderem Text, ein Schlager. Bei Guadalajara kämpfte auch El Campesino, legendärer anarchistischer Raufbold, General der Republik. Hay cosas casi, casi no se deberían decir, pero se deben decir para que el pueblo la sepa. ¿Cómo es posible Es gibt Sachen, die darf man fast nicht sagen. Aber man muss sie sagen, damit das Volk sie weiß. Wie ist sowas möglich? In einem der Dörfer von Guadalajara, da war die Kirche und das Rathaus gegenüber. Ein Haufen Italiener hatte vorher das Dorf genommen. Da waren Seile gespannt, vom Rathaus zur Kirche. Sogas del ayuntamiento a la iglesia. Habían colgado seis mujeres. Daran hingen sechs Frauen, vier Mädchen, die noch keine 14 waren, und sechs oder sieben Jungen, die auch noch keine 14 waren, und neun Greise. Ich nahm mir einige italienische Offiziere vor von den Gefangenen, die ich hatte, und sage zu einem, was ist das da? Sagt er, das ist die Zivilisation. Ich sage, du bist Italiener, oder? Er sagt ja. Offizier, sage ich. Er sagt ja. Der Schwerpunkt der Kämpfe verlagerte sich dann von Madrid an die baskische Nordfront. Hier waren die Kampf- und Jagdverbände der Legion Condor im täglichen Einsatz. Adolf Galland. 274 Einsätze habe ich persönlich geflogen. Und zwar als Infanterieflieger oder Schlachtflieger zur Unterstützung der spanischen Heerestruppen. Wir haben zunächst die ganze Nordfront aufgerollt. Das waren sehr harte Kämpfe. Die republikanischen Truppen in diesem Bereich waren sehr harte Basken und Leute, die mit Sprengstoff umzugehen verstanden. Es musste praktisch jeder Hügel und jeder Berg erstürmt werden. Und die Front brach dann zusammen mit dem Fall von Oviedo. Adolf Galland war damals 24 Jahre alt und Oberleutnant. Er wurde im Zweiten Weltkrieg zu einem der deutschen Jagdfliegerasse mit höchsten Auszeichnungen und stieg auf bis zum Generalsrang. Zwei Wochen bevor er nach Spanien kam, ereignete sich der Skandalfall des Krieges, weltbekannt bis heute durch Picassos Gemälde, die Bombardierung der, den Basken, heiligen Stadt Guernica. Hans Asmus. Im Grunde genommen war es für uns im Stabe ein normaler Tag wie jeder andere. Guernica ist eben durch verschiedene Gründe so prominent als Name geworden. Zweifellos waren die Einsätze um Guernica diktiert durch normale militärische Erwägungen, nämlich Abriegelung des Gefechtsfeldes. Ich glaube nicht, dass irgendeiner auf weißer Seite das Gefühl hatte, als wenn dort erstmalig, wie später dargestellt wurde, Terror, faschistischer Terror, demonstriert werden sollte. Es war ein zusammengefasster Angriff auf ein Punktziel, der den militärischen Zweck verfolgte, die zum ersten Mal im schnellen, fast fluchartigen Rückzug befindlichen roten Kräfte abzuriegeln. Oft wurden dieselbe Zahl von Bomben auf andere Ziele geworfen, zum Beispiel Städtchen wie Durango oder zunächst Ochandiano, waren, glaube ich, in Prozentzahlen ähnlich zerstört wie Guernica. Das strategisch wichtige Ziel freilich, die Renteria-Brücke bei Guernica, wurde nicht zerstört. Oberfeldwebel Helmut Franke führte damals das Kriegstagebuch der Guernica mit U-52 und T-111 Maschinen angreifenden Kampffliegertruppe. Ich habe mal außerdienstlich die Erlaubnis bekommen, eine Fahrt in die Frontnähe zu machen. Wir haben in Guernica Halt gemacht. Ich habe mir mal selbst die Stadt angesehen. Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass das nun ein sehr starkes Bombardement gewesen ist. Ich halte die ganzen Meldungen, die bisher darüber gemacht wurden, für übertrieben. Beteiligt gewesen waren an der Bombardierung Guernicas etwa 25 deutsche und eine unbekannte Anzahl italienischer Maschinen. Im Kriegstagebuch des damaligen Stabschefs der Legion Condor, des Oberstleutnants Wolfram Freiherr von Richthofen, heißt es: 30.04.1937. Guernica. Stadt von 5000 Einwohnern, buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht. Angriff erfolgte mit 250 Kilogramm und Brandbomben, letztere etwa ein Drittel. Als die ersten News kamen, war überall schon Qualm, keiner konnte mehr Straßen, Brücken und Vorstadtziel erkennen und warf nur mitten hinein. Die 250er warfen eine Anzahl Häuser um und zerstörten die Wasserleitung. Die Brandbomben hatten nun Zeit, sich zu entfalten und zu wirken. Die Bauart der Häuser, Ziegeldächer, Holzgalerie und Holzfachwerkhäuser führte zur völligen Vernichtung. Einwohner waren größtenteils eines Festes wegen außerhalb. Masse des Restes verließ die Stadt gleich zu Beginn. Ein kleiner Teil kam in den getroffenen Unterständen um. Bombenlöcher auf Straßen noch zu sehen, einfach toll. Stadt war völlig gesperrt für mindestens 24 Stunden. Es war die geschaffene Voraussetzung für einen großen Erfolg, wenn Truppen nachgerückt wären. So nur ein voller technischer Erfolg unserer Bomben. Es ist das Verdienst des Freiburger Militärhistorikers Klaus Meyer, Auszüge aus diesem Kriegstagebuch erstmals publiziert zu haben in seiner Untersuchung »Die deutsche Intervention in Spanien und der Fall Guernica«. Die triste Wahrheit ist, die Bombardierung von Guernica, Tote vorsichtig geschätzt 200, war damals keineswegs ein Einzelfall. Es war Routine. Klaus Meyer. Guernica wurde als ein wichtiges rückwärtiges Verbindungsziel der baskischen Verbände durch die Legion Condor angegriffen und bei diesem Angriff ist Guernica mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch die Legion Condor zerstört worden. Nach Auswertung des persönlichen Tagebuchs des damaligen Chefs des Stabes der Legion Condor, Freiherr von Richthofen, wurde der Angriff von der Legion Condor mit einer Bombenzuladung bestehend aus 250 Kilogramm Sprengbomben und etwa einem Drittel Brandbomben geflogen. Ein Beweis, dass der Angriff eben nicht nur der Brücke nach Renteria rüber galt, sondern dass eine großflächigere Zerstörung vorgesehen war. Nach dem Tagebuch war das Angriffsziel die Brücke, die darüber führenden Straßen und der Vorort Renteria. Es galt vor allem, eine längerfristige Sperrung zu gewährleisten. Es war nicht einmal damit getan, dass man ein paar große Löcher in die Straßen wirft. Die hätten ja wieder aufgefüllt werden können. Es musste also eine Sperrung von mindestens 24 Stunden sein. Und daher schien es Richthofen eben erforderlich, ganze Straßenzüge mit Häusertrümmerschutt zu bedecken, um eine vor allem motorisierte Rückzugsbewegung unmöglich zu machen. Das Ergebnis war, dass die Stadt gut zu 70% zerstört war. Es lässt sich von hier aus nichts beweisen, ob die Basken nicht auch zerstört haben. Ich halte es für äußerst unwahrscheinlich. Es hätte im Rahmen der militärischen Lage, wie sie sich am 26. April dargestellt hat, überhaupt keinen Sinn gegeben. Auch die Beteiligten, die meisten der Beteiligten und von mir befragten Bomberpiloten glauben nicht an eine solche Zerstörung durch die Basken. Während Franco an der Nordfront dank der Legion Condor einen militärischen Erfolg nach dem anderen erzielt, beginnt in der Republik ein Bürgerkrieg im Bürgerkrieg, der Kampf der Kommunisten gegen die übrige Linke. Zum Verständnis dieses Bruderkampfes nochmals eine Rückblende auf den Beginn des Bürgerkriegs. Auf Francos Putsch vom Juli 1936 hatten Anarchisten und Sozialisten mit einer tiefgreifenden Revolution der spanischen Gesellschaft reagiert. Vor allem in Aragonien und Katalonien, den Zentren der anarchistischen Bewegung, wurden Betriebe und landwirtschaftliche Höfe, teils mit Zwang, teils freiwillig, in Gemeineigentum überführt, kollektiviert. Die Anarchisten realisierten ihren alten Traum, den Comunismo Libertario, den freiheitlichen Kommunismus, die Abschaffung des Staates und die klassenlose Gesellschaft. In Aragonien und Katalonien wurden die Kollektivierungen von der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung begrüßt. Nicht nur die meisten Industrieunternehmungen, die Landwirtschaft und die städtischen Straßenbahnen wurden enteignet, auch die Mehrzahl der Handwerksbetriebe, wie Friseure und Bäcker, wurden sozialisiert. In einigen Dörfern wurde sogar das Geld abgeschafft und durch Bezugsscheine ersetzt. Der revolutionäre Überschwang ergriff selbst die Prostituierten von Barcelonas Chinesenviertel, dem Barrio Chino. Das Schönste war vielleicht im Barrio Chino, das war das Dirnenviertel, das waren die Bordelle. Und wir waren ganz in der Nähe dort und sind da reingegangen. Und die Dirnen waren vielleicht von den Revolutionärsten. Also die haben furchtbar gekämpft gegen Polizei und mit Revolver und gingen sie darum. Und die haben die Bordellmutter zum Teufel geschickt und haben das Bordell sozialisiert und haben dann eine Freinacht für Milizianos gemacht. Das war so. Und sehr viele sind dann auch mit an die Front. Clara Thalmann selbst schloss sich der anarchistischen Miliz an, der berühmten Kolonne Durruti, benannt nach Buenaventura Durruti, dem legendärsten Führer des spanischen Anarchismus, der in der Schlacht von Madrid 1936 ums Leben kam. In den anarchistischen Milizen mit 50.000 Milizionarios, der stärkste Kampfverband der Republik, galten die Prinzipien der Revolution. Es gab weder Dienstgrade noch Rangabzeichen, noch Befehl und Gehorsam. Die Milizen waren eine revolutionäre Streitmacht ohne zentrales Kommando und ohne gemeinsame Strategie. Es lebte die heroische Undisziplin. Mit der Revolution den Kampf gegen Franco gewinnen, war die Parole. Es waren viele Frauen also da bei den Columna Durruti und wir wurden sofort akzeptiert. Wir haben alles mitgemacht, Wache gestanden. Wir waren integriert in diese Columna und die hatten sehr viel Eigeninitiative. Zum Beispiel hatten wir einen Offizier und der hat uns gelernt, wie man kriecht und so weiter. Und dann hat er aber menschlich war, nicht sehr, war gewohnt zu befehlen und so. Den haben sie dann abgesetzt, sagt, militärisch kannst du vielleicht etwas, aber du bist menschlich nichts wert. Wir wollen einen anderen. Nicht jeder hatte ein Gewehr erstens. Und dann hatten wir zum Beispiel 50 Schuss, 50 Patronen. Und diese 50 Patronen musste man einzeln auseinander probieren. Das ging nicht jeder ins selbe Gewehr. Da musste man, also das war ein furchtbares Geschichte, um die richtige Patrone für das richtige Gewehr zu finden. Alle hatten zum Beispiel 10 Peseten pro Tag. Ob Offizier, ob General oder ob Soldat. Jeder 10 Mark. Und es war eine unglaubliche Selbstdisziplin. Und dann im Dorf La Zaida, da sind wir dann also einquartiert worden und haben bei den Bauern gegessen, mit den Bauern zusammen. Die haben kollektivisiert das ganze Land und das Erste, was die Anarchisten gefragt haben, wer kann schreiben und lesen? Und sofort die Schule eingerichtet und Abendkurse für die Milizianos, die nicht schreiben konnten. Das ging alles so wahnsinnig rasch. In 2-3 Tagen war eigentlich schon eine neue Welt war angebrochen und eine Begeisterung ohnegleichen. Die sozialrevolutionäre Herrschaft der Anarchie war bald zu Ende. Nach den militärischen Erfolgen Francos im Sommer 1936, die durch das politische Chaos in der Republik begünstigt worden waren, trat die liberale Regierung Giral zurück. Largo Caballero, der Generalsekretär des Sozialistischen Gewerkschaftsbundes UGT, übernahm die Regierungsgewalt. Die Republik erhielt erstmals eine wirklich rote Regierung, an der sich auch die anarchistischen Führer García Oliver und Federica Montseny beteiligten. Erst der Krieg gegen Franco, dann die Revolution war Largo Caballeros politische Richtschnur. Die Staatsautorität wurde wiederhergestellt, die sozialistischen und anarchistischen Komitees entmachtet, die Kollektivierungen gestoppt und die revolutionären Milizen in eine neue Volksarmee eingegliedert. Nun, im August 1936, war auch Stalin bereit, gegen spanisches Gold der Republik Waffen zu liefern. Zugleich wollte Stalin die Hauptstützen der spanischen Revolution liquidieren, die anarchistischen Gruppierungen CNT und FAI und die PUM, die von abtrünnigen Kommunisten, zum Teil Trotzkisten, geführt wurde und vor allem in Katalonien zusammen mit den Anarchisten den Ton angab. Im Verlauf des Bürgerkriegs wurden die sowjetischen Berater zu einem Staat im Staat, sogar mit eigenem Geheimdienst und eigenen Gefängnissen. Nur in Aragonien und Katalonien waren die Anarchisten und Pumisten trotz Zentralregierung uneingeschränkt an der Macht. Dann, im Mai 1937, holten die Kommunisten mit dem stillschweigenden Einverständnis der Regierung, den Liberalen und Republikanern, zum Schlag gegen Anarchisten und Pumisten aus. Die Kämpfe waren blutiger als die Kämpfe beim Putsch 1936. Ausgelöst wurde die Abrechnung in Barcelona, nachdem ein Polizeitrupp der Regierung versucht hatte, das Fernsprechamt der Stadt zu stürmen, das von anarchistischer Miliz besetzt war. Clara Thalmanns Ehemann Paul erlebte die Ereignisse aus nächster Nähe. Wir hatten für den 1. Mai hatten wir ein Flugblatt herausgegeben, in dem wir also so die trotzkistische Position verteidigten. Und am 2. Mai hatten wir Rendezvous auf dem großen Platz von Barcelona, auf dem Platz Catalunya, vor dem großen Telefongebäude. Das war immer noch unter der Kontrolle der anarchistischen Miliz. Und genau in dem Moment kam eine Abteilung Guardia Asaldo, dieser republikanischen Sturmtruppen, und drang in das Telefongebäude ein. Und da wussten wir, das kann sich nur um irgendeine Provokation handeln. Diese Sturmtruppen mussten sich zurückziehen aus dem Telefongebäude. Und in wenigen Minuten entstand eine Schießerei. Und überall gingen die Rollläden runter, die Straßenbahnen verschwanden. Und wie Pilze aus dem Boden entstanden überall Barrikaden in der ganzen Stadt. Die Lage war eigentlich so, und ich glaube, das war, wie man später feststellt, in ganz Katalonien dieselbe Situation. Die anarchistischen Arbeiter haben spontan auf diese Provokation geantwortet, haben die stalinistischen Parteihäuser vollkommen umzingelt. Also praktisch war die ganze Lage in den Händen der revolutionären Arbeiter von Barcelona. Wir hatten Diskussionen mit den anarchistischen Arbeitern hinter den Barrikaden und die haben gesagt, solange wir das Gewehr haben und die Betriebe beherrschen, solange kommen auch die Stalinisten und Franco, kommen sie bei uns nicht durch. Aber eine Zielsetzung, eine politische Zielsetzung, was jetzt geschehen soll, hatten diese Arbeiter nicht. Sie hatten sehr viel Vertrauen in sich und auch Vertrauen in ihre Führung. Und das war dann auch das Verhängnis dieser Abwehraktion der katalanischen Bevölkerung. Die anarchistischen Regierungsmitglieder García Oliver und Federica Montseny kamen nach Barcelona und sprachen am Radio dauernd zu ihren Anhängern, legt die Waffen nieder, wir müssen zuerst den Krieg gegen Franco gewinnen. Sie haben also praktisch die ganze Theorie der Stalinisten, der Zentralregierung, übernommen, dass man diesen Krieg militärisch, aber nicht mit revolutionären Mitteln gewinnen soll. Und diese Ansprachen der zwei sehr bekannten anarchistischen Führer, die haben sehr demoralisierend auf die anarchistischen Arbeiter gewirkt hinter den Barrikaden. Wir haben selbst gesehen, wie viele ihre Parteibücher, ihre Gewerkschaftsbücher zerrissen haben und sind nach Hause gelaufen. Für uns war die revolutionäre Variante in Barcelona zerstört und wir rechneten mit einer stalinistischen Unterdrückungswelle. Die Unterdrückungswelle gegen Anarchisten und Pumisten rollte in der Tat. Auch Clara und Paul Thalmann, die sich in Spanien von Trotzkisten zu Anarchisten zu freiheitlichen Kommunisten wandelten, gerieten in die Fänge der stalinistischen Geheimpolizei GPU. Paul Thalmann hatte unter dem Pseudonym Franz Heller in einer Broschüre Stalins Politik in Spanien scharf kritisiert. Die GPU ahnte, dass Franz Heller Paul Thalmann war. Die Thalmanns wurden in Barcelona verhaftet. Ich wurde jede Nacht stundenlang verhört mit Lichtschein ins Gesicht und nachts um 12, 1 oder 2 Uhr bis morgens um 4, 5. Und Sie haben mir stundenlang dieselben Fragen gestellt. Erstens, sind Sie für die Republik oder für die Revolution? Ich hatte, bevor ich zum Verhör kam, hatte ich alle unsere Leute gesehen, die mit uns an der Front waren, und die haben mir zugewispert, das ist die GPU, Achtung. Und ich war natürlich erstaunt, wieso sind die alle da im Gefängnis? Es waren ungefähr 200. Dann haben sie mich gefragt, wie heißt ihr Mann, wie heißt ihr Mann? Die wollten, dass ich aussage, dass er die Broschüre geschrieben hat. Das habe ich natürlich nie zugegeben, weil ich wusste, dann ist es ganz aus. Clara und Paul Thalmann hatten Glück. Dank einer internationalen Kampagne, die sich für sie einsetzte, wurden sie freigelassen und konnten Spanien verlassen. Stalin hatte in ihren Augen die spanische Revolution verraten. Welche Ziele Stalin in Spanien verfolgte, erläutert der Historiker Klaus Mayer. Über die Motive der russischen Spanienpolitik kann man nur Mutmaßungen anstellen, solange die Sowjets ihre Archive der historischen Forschung nicht zugänglich gemacht haben. In England und Frankreich war damals die Ansicht verbreitet, die Russen wollten durch ihre Intervention zugunsten der Spanischen Republik Westeuropa in einen Krieg verwickeln, um sich abseits davon Vorteile zu verschaffen. Nach München hat Stalin sich zunehmend aus dem spanischen Abenteuer zurückgezogen und ein Arrangement mit Hitler-Deutschland gesucht, das im August 1939 bekanntlich mit dem Hitler-Stalin-Pakt realisiert wurde. Diese Tatsache versucht beispielsweise Hans-Henning Abendroth in seinem Buch Hitler in der spanischen Arena mit der These zu erklären, Stalin habe sich aus Spanien zurückziehen können, weil er eine Alternative hatte. Nachdem er nämlich vergeblich versucht hatte, in Spanien die Demokratien gegen die faschistischen Diktatoren zu hetzen, habe er nunmehr, also nach München, versucht, die Diktatoren gegen die westlichen Demokratien zu treiben. Das Ziel, einen Ermattungskrieg in Westeuropa zu provozieren, sei dabei dasselbe geblieben. Auf seine Art rechnete El Campesino, der anarchistische Haudegen und Partisan, mit Stalin ab, wenn es stimmt, was er erzählt. Después, cuando llegó a la estación de Moscú. Wie ich auf dem Moskauer Bahnhof angekommen bin mit dem Schiff von Le Havre, treffe ich mit einigen 100 Generälen, Ministern und Stalin zusammen. Gregorowi war Adjutant Nummer 1 bei Stalin. Er war mit mir von Leningrad gekommen und sagt, Bong, er hatte mir vorher gesagt, dass ich da an einer bestimmten Stelle stehen würde. Stalin stand 50 Meter weiter unten. Ich wartete darauf, dass Stalin mich rief. Er kam und Gregorowi sagte, von dieser Reise bringe ich Ihnen kein Foto des El Campesino, ich bringe Ihnen El Campesino persönlich. Und er hat kein Messer im Mund, noch sonst was. Ich guckte Stalin an, Stalin guckte mich an. Ich stand stramm, Hände angelegt, da packte ein guter Freund mich und sagte, steck die Hand in die Tasche, hier ist alles Scheiße und Sklaverei. Und Stalin gab Gregorowi doch tatsächlich über die Dolmetscherin eine Antwort und sagte, scheint ein guter Junge zu sein. Ist sowas möglich? Ein Mann, der Herrscher der Welt sein will, nimmt sich heraus zu sagen, dass El Campesino ein guter Junge zu sein scheint? Das hat kein General getan, nicht einmal im Spanischen Krieg, im Krieg des Todes, wie es keinen anderen gibt. Da sagte ich Stalin ins Gesicht, wenn das alles ist, was ich für mein Vaterland tun konnte, dann bin ich der größte Verbrecher. Dann wollte ich in die Sklaverei. Und ich spuckte ihm ins Gesicht. Das Schlusskapitel des Spanischen Bürgerkriegs beginnt mit der letzten republikanischen Regierung Spaniens, mit der Regierung Negrín. Nachdem Largo Caballero sich geweigert hatte, gegen Anarchisten und Pumisten durchzugreifen, übernahm sein Parteikollege vom rechten Flügel der Sozialistischen Partei die Regierung. Juan Negrín machte Spanien zu einem Polizeistaat, gestützt auf die Kommunistische Partei Spaniens und auf Moskau. Negrín hoffte so, den Krieg gegen Franco doch noch zu gewinnen. Die Republik hatte erstmals einen starken Staat und eine gut organisierte Armee, aber keine Waffen. Nach der Winterschlacht von Teruel 1937-38, dem Stalingrad der republikanischen Armee, schien der Sieg Francos nahe, Doch die Republik bäumte sich im Sommer 38 noch einmal auf. In der Schlacht am Ebro, an der auch der deutsche Interbrigadist Günther Berghahn teilnahm. Der Angriff war ungefähr 70 Kilometer lang, von Lerida bis an die Ebro-Mündung, hauptsächlich getragen von den internationalen Brigaden. Morgens um 3:30 sind wir rübergerudert. Und als die Faschisten, die waren so überrascht, wie die das planmäßig sahen. Am besten war die polnische Brigade, die war links von uns. Wir gingen bei Asko drüber. Und ungefähr 30 Kilometer Breite gelang ein Durchbruch dadurch, dass die faschistischen Truppen einfach davon liefen. Ich ging nach Asko hinein mit meiner Beobachtertruppe und ging zuerst mal zur Post und habe sämtliche Briefe kassiert, um zu erfahren, wie die Stimmung, wie die Moral der Truppe ist. Meine Leute, die packten natürlich die Pakete aus, da war Wurst oder irgendwie geschickt, da haben Wurst gegessen, habe ich gesagt, nein, ihr müsst hier möglichst schnell verschwinden. Die faschistischen Flieger kommen, werden das ganze Dorf kaputt machen, nicht? Und ich bin durch das Dorf gegangen, da kamen mir die Leute entgegen, die Bewohner, Bürgermeister habe ich getroffen, habe ich gesagt, ordnen Sie an, dass Sie sofort kommen. Sie sagten, ja, das ist ja Unsinn. Die waren doch gestern alle da, das sind doch alles liebe Leute. Das sind genauso liebe Leute wie wir auch, aber sie werden kommen und werden bombardieren. Und es hat noch keine 10 Minuten gedauert, kamen sie mit 30 Flugzeugen. Und das sind natürlich eine Menge von der Bevölkerung, die gutgläubig waren, die gar nicht es vorstellen konnten, weit draufgegangen. Die Flieger haben systematisch jedes Dorf, was wir eingenommen haben, sie erstmal zerstört. Das Desaster am Ebro besiegelte die Niederlage der Republik. Zugleich war die Schlacht am Ebro der letzte Einsatz der internationalen Brigaden. Der Völkerbund hatte vorgeschlagen, alle ausländischen Freiwilligen aus Spanien zurückzuziehen. Hitler und Mussolini hatten derartiges nicht im Sinn. Nur Negrin stimmte zu. Ende 1938 verließen die internationalen Brigaden das Land, in das sie 2 Jahre zuvor in der Hoffnung gekommen waren, den Faschismus zu besiegen. Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus. Und der Morgen grüßt schon aus der Ferne, bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Die Heimat ist frei, doch wir sind bereit, wir kämpfen und liegen für dich. Freiheit! Dem Faschisten werden wir nicht weichen, schickt er auf die Kugelhagel dich. Mit uns 10 Kameraden ohne Gleichen, und ein Rückwärts gibt es für uns nicht. Die Heimat ist frei, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich. Freiheit! Nach dem Münchner Abkommen von 1938 stellte Stalin seine Hilfe an die Spanische Republik ein. Außenpolitisch begann Stalin mit Hitler zu kooperieren. Die Regierung Negrin war damit völlig auf sich selbst gestellt, während Franco weiterhin von Hitler und Mussolini unterstützt wurde. Die Kapitulation der Republik war nur noch eine Frage der Zeit. Die Stationen der Niederlage? 26. Januar, Barcelona ergibt sich. 7. Februar, Ende des Widerstandes in Katalonien, 28. März, Madrid wird besetzt, 20. Mai 1939, Siegesparade der Franco-Truppen in Madrid. Die Diktatur des Caudillo beginnt. Eine Diktatur, die ohne Hitlers und Mussolinis Hilfe nicht zustande gekommen wäre. Die Bilanz dieser Hilfe zieht der Historiker Klaus Mayer. Für den Stichtag Dezember 40 wäre zu vermerken, hat Franco deutsche Hilfe im Wert von 588 Millionen Reichsmark erhalten. Die gesamtitalienische materielle Hilfe an General Franco betrugen 6 Billionen Lire. Und die deutsche Hilfe im Verhältnis zur italienischen Hilfe war etwa halb so groß oder drei Viertel so groß. Das war nicht geschenkt, aber ein wichtiger Gesichtspunkt bei dieser Hilfe war auch der, dass Franco wesentlich mehr auf Kreditbasis von Deutschland und Italien bekommen hat, als etwa die Republik von ihren Begünstigern. Der Spanische Bürgerkrieg war historisch gesehen auch ein Manöverfeld zur Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg. Strategische und waffentechnische Erfahrungen, die Hitlers Legionäre in Spanien gesammelt haben, nennt Adolf Galland. Es sind auf allen Gebieten erhebliche Erfahrungen gesammelt worden, nicht nur in der Taktik, sondern auch in der Technik und in der Waffenwirkung. Es ist eine ganz neue Jagdfliegertaktik entwickelt worden. Wir sind von dem geschlossenen Verbandsflug abgegangen zu einem weit geöffneten Flug in mehreren Ebenen, der uns später eine hohe taktische Überlegenheit gesichert hat, einschließlich des Beginns der Schlacht um England noch. Die ganzen Erfahrungen gehen ja hinunter bis zur Waffenwirkung, bis zur Erkenntnis, wie gut und wie schlecht ist die Flakartillerie, wie gut oder schlecht sind die Panzer. Auch das wurde erprobt und die Panzerabwehrwaffen. Was kann man mit Sturzkampffliegern anfangen? Wie setzt man sie ein? Als ich zurück war, hat man mir gesagt, es könnte sein, dass wir solche Verbände, wie sie da unten eingeführt haben und indem sie all diese Erfahrungen gesammelt haben, demnächst brauchen werden. Arbeiten Sie diese ganzen Erfahrungsberichte auf und machen Sie daraus Kampfanweisungen für Schlachtverbände und machen Sie daraus Aufstellungsvorschläge für Schlachtverbände, die tatsächlich nachher drei Geschwader nämlich für die Sudetenkrise aufgestellt wurden und die nachher mit einer Gruppe jedenfalls noch, oder zwei Gruppen, glaube ich, im Polenfeldzug zum Einsatz gekommen sind. 4 Monate, nachdem die Legion Condor aus Spanien zurückgekehrt war, entfachte Hitler den Zweiten Weltkrieg. Die Legion Condor hatte sich um das Vaterland verdient gemacht. Hermann Göring verteilte Orden und Wolfram Freiherr von Richthofen, der letzte Kommandeur der Legion, peilte neue Aufgaben für die Zukunft an. Um euch auch ein sichtbares, äußeres Zeichen dieser Anerkennung zu geben, hat der Führer auf meinen Vorschlag das Spanienkreuz genehmigt. Ich habe das Spanienkreuz in Silber, die Medaille de la Guerra und Cruz Roja. Sonst nichts. Nur ein innerlich anständiger Mensch hat das Recht, eine solche Auszeichnung auf der Brust zu tragen. Ruhet euch! Was haben wir denn groß getan? Wir haben unsere Pflicht erfüllt, wie es alle deutschen Soldaten tun, wenn der Führer ruft. Wie es alle deutschen Volksgenossen, wie sie alle es tun und tun werden. Und jetzt, nachdem wir in die Heimat zurückgekehrt sind, wollen wir Spanienkämpfer in erster Linie Ruhe haben. Nicht Ruhe, um uns auf die Bärenhaut zu legen. Nein, Ruhe, um von den spanischen Geschehnissen Abstand zu gewinnen. Ruhe vor allem, um uns in unseren heimatlichen Bahnen auf neue, vielleicht größere, sicher unmittelbarere Aufgaben vorbereiten zu können. Geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. In unserem Themenschwerpunkt SWR 2 Radioart Dokumente 1945 davor und danach hörten Sie Halt, Stand, Rotes Madrid, Dokumente zum Spanischen Bürgerkrieg. Ein Feature aus dem Jahr 1976 von Paul Assal und Klaus Figge. Die Sprecher waren Jürgen Andreas und Peter Klein. Die Regie hatte Heinz Nesselrath.